Kryptographie Basics. Im Blockchain-Bereich kommen vor allem zwei kryptografische Methoden zur Anwendung, welche in vielen anderen IT-Bereichen auch verwendet werden. Einerseits Hashing, um Informationen in eine einzigartige Zahlen-Buchstaben-Kombination zu verwandeln, und andererseits Private-Public-Key-Paare, um Autorisierungen zur Dateneingabe zu erlauben oder zu verweigern.